Lektion 4. Grundtext. Die Familie des Herrn Riedle. Also, ich setze meine Erzählung fort. Meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Meine Ehefrau heißt Anna. Von Beruf ist sie Lehrerin. Sie arbeitet in einer Schule, unterrichtet Physik. Sie gilt als erfahrene Spezialistin. Die Kollegen halten sie für einen geborenen Pädagogen. Ich persönlich halte sie aber für eine charmante Frau und eine ausgezeichnete Gattin. Ich habe sie vor 12 Jahren geheiratet. Es war die Liebe auf den ersten Blick. Waren Sie verlobt? Nein, wir trafen uns ganz zufällig. Zum ersten Mal begegnete ich ihr auf der Straße. Es regnete in Strömen, sie war hübsch und durch nass. Sie kam gerade aus einem Damensalon, aber jetzt war ihre Frisur in Unordnung, kurzgeschnittene Haare glänzten von Wassertropfen. Und ebenso glänzten ihre Augen, obwohl sie zu weinen schien. Ihre Schönheit bezauberte mich, dieser Charme, dieser Zauber dauern bis heute. Ich war damals jung, naiv, bescheiden, bekleidet, bebrillt und doch tapfer und entschlossen. Ich war gesprächig und sogar frech. Natürlich sprach ich sie als Erste an. Im Gegenteil zu mir war sie schweigsam und schüchtern. Sie erwiderte mir verlegen und leise, nur ihre Augen fuhren fort zu funkeln. Mit aller Kraft bemühte ich mich, sie zum Lachen zu bringen. Ich scherzte mit ihr und riss unaufhörlich Witze. Vielleicht viel zu viel. Jetzt muss ich gestehen, das war sehr dumm von mir. Der Volksmund sagt, viel zu viel ist ungesund. Zum Glück hatte Anna Sinn für Humor. Sie haben uns alles so ausführlich geschildert. Tja, ich erinnere mich an jene Zeiten sehr gern. Wir waren so unbekümmert, so unbeschwert. Dann kam es zu unserer Trauung, zur Hochzeit. Die schöne Braut, der glückliche Bräutigam, die zahlreichen Gäste trinken auf das Wohl des Brautpaares, die Schwiegereltern schmieden miteinander gemeinsame Zukunftspläne. Dann Flitterwochen, Hochzeitsreise, selbstständiges Leben. Wir führen eine glückliche Ehe. Nach Meinung meines leiblichen Bruders sind wir ein klassisches Paar. Er übertreibt, glaube ich. Wir gehören einfach zusammen. Das ist nicht so einfach. Übrigens, hier an der Wand hängt ein Bild von meiner Frau. Eine schöne Frau. Sie hat eine moderne Frisur. Das ist die letzte Mode. Ist das dieselbe vom Regen verdorbene? Nein, das ist schon lange her. Herrschaften, mir fällt ein Witz ein. Es treffen sich zwei Freundinnen. Die eine sagt, ein tolles Kleid, ist das der letzte Schrei? Die andere erwidert, nein, das ist der vorletzte. Den letzten macht mein Mann, wenn er die Rechnung sieht. Prima. Ihre Frau ist geschmackvoll gekleidet. Anna ist schön von Natur aus. Doch hält sie ständig auf ihr Äußeres und deswegen sieht sie perfekt aus. Und wem sind Ihre Kinder ähnlich? Mein Sohn, er heißt Klaus, mein Namensvetter, ist mir sehr ähnlich. Im Äußeren oder im Charakter? Beides. Derselbe Scheitel, rote Wangen, neugierig wie ich, spitzt immer die Ohren. Sie tragen aber einen Schnurrbart. Klaus ist noch nicht so weit. Und Ihre Tochter ist sicher Ihre Frau, wie aus dem Gesicht geschnitten. Stimmt. Julia ist tatsächlich Ihrer Mutter sehr ähnlich. Und doch sind Sie keine Zwillinge. Meinen Sie das Tierkreiszeichen? Nein, ich meine das Aussehen. Dem Horoskop nach ist Anna Krebs und die Julia ist Waage. Vertragen sich Ihre Kinder gut? Wir leben gut miteinander, sozusagen in Eintracht, und erziehen unsere Kinder im selben Sinne. Wohnen Ihre Eltern nicht mit Ihnen? Annas Eltern sind leider gestorben und meine haben ein Privathaus auf dem Lande. Wir sorgen für sie. Ihre Kinder fahren wohl oft aufs Land. Natürlich, sie verbringen fast den ganzen Sommer bei ihren Großeltern, dem Großvater und der Großmutter. Dort im Dorf genießen sie frische Luft und die Natur. Dabei haben die beiden Opa und Oma viele Sorgen. Die Kinder sind artig, aber sie hören nur auf uns. Außerdem sind sie immer in Bewegung. Wie alt sind eigentlich Ihre Kinder? Klaus ist 10 Jahre alt, er geht schon in die Schule. Seine Schwester ist 3 Jahre jünger als er. Sie ist der Liebling ihrer Mutter. Klaus ist ein guter älterer Bruder. Die Kinder streiten sich fast nie. Früher schon, in der Regel um Spielsachen. Jetzt ist Klaus viel vernünftiger. Als Älterer gibt er nach. Zusammen helfen sie ihrer Mutter. Den Haushalt führt bei uns meine Frau. Die Kinder helfen ihr gerne dabei. Zeigen Sie uns bitte Ihre Fotos. Warum? Aber zuerst möchte ich meine Kinder beschreiben. Dann können Sie meine Beschreibung mit den Fotos vergleichen. Für sein Alter ist Klaus ziemlich groß. Er ist nicht dick, aber gleichzeitig nicht mager. Er hat vielleicht etwa längere Beine. Treibt er Sport? Im Sommer Leichtathletik und Fußball, wie alle Jungen. Da stören ihn lange Beine gewiss nicht. Ich bin auch dieser Meinung. Er läuft sowieso tagelang herum. Außerdem, das stärkt seinen Körper stärker. Übrigens, er will Wissenschaftler werden. Sowas. Klaus hat wirklich einen hellen Kopf. Und blondes Haar. Er kommt also nach Ihnen. Stimmt. Er hat eine gerade Nase. Sein Schwesterchen ist dagegen stupsnasig. Dazu hat es jeden Frühling Sommersprossen. Klaus hat braune Augen und dichte Brauen. Julias Augen sind grau. Im Unterschied zum Bruder hat Julia längere Wimpern. Ist sie auch blond? Keine Spur. Sie hat braunes Haar wie ihre Mutti. Derselbe Mund, dieselben vollen Lippen und Grübchen in den Wangen, wenn sie lächelt. Und ebenso wie ihre Mutti in der Kindheit lernt sie Klavier spielen, übt fast jeden Tag. Sie hat lange und starke Finger. Ein kluger Mann sagte meiner Frau einmal, dass das ein gutes Zeichen ist. Von Kindheit an träumte ich auch davon, aber daraus wurde nichts. Spielt Ihr Vater ein Musikinstrument? Zum Beispiel Gitarre oder Geige? Ihr Vater besitzt leider kein musikalisches Gehör. Und er kann nichts dafür. Das ist noch nicht das Schlimmste. Ich spiele und singe zur Gitarre, aber meine Nächsten sind damit sehr unzufrieden. Warum denn? Haben Sie eine gute Stimme? Ich bin dessen nicht sicher. Offen gestanden, ich zweifle sehr daran. Na klar. Nun eigentlich so viel dazu. Jetzt zeige ich Ihnen die Fotos. Oh, Sie haben Ihre Kinder sehr genau beschrieben. Sie malen wohl gut? Nun, ich zeichne ein bisschen. Tun Sie nicht so bescheiden. Ehrenwort. Wir glauben Ihnen nicht. Wir glauben das nicht. Sie haben sicher viele Zeichnungen. Warum verstecken Sie Ihre Kunst? Na gut, Sie haben recht. Ich habe einige Zeichnungen. Ich bin aber ein Amateur, ein Laie. Keine Ausreden. Okay, ich gebe nach. Aber danach. Was denn? Wir sind gespannt. Wir sind ganz Ohr. Auf uns wartet ein kräftiges Abendbrot. Hurra!